und das schlechte Gewissen, ich weiß, es wird mich erfassen, sobald ich das Rad wieder besteige. Am Wasser aber fühle ich mich frei, und alles, was auf dem Land sich tut, liegt hinter mir und nicht auf meinem Weg. Ich weiß genau um meine Versäumnisse, die sich mehren mit jedem Glockenschlag. Aber die Schwäne sind wirklicher. Das plötzliche Gerausch der Wellen und das blinkende Gekringel auf dem Kieselgrund, das Kreischen der Möwen, die auf den Bojen sitzen. Oft, während ich hier sitze, immer öfter, wundert es mich, warum wir nicht einfach aufbrechen. Wohin? Es genügte, wenn man den Mut hätte, jene Art von Hoffnung abzuwerfen, die nur Aufschub bedeutet, Ausrede gegenüber jeder Gegenwart. Die verfängliche Hoffnung auf den Feierabend und das Wochenende, die lebenslängliche Hoffnung auf das nächste Mal, auf das Jenseits. Es genügte, den 100.000 versklavter Seelen, die jetzt an ihren Pültchen hocken, diese Art von Hoffnung auszublasen. Groß wäre das Entsetzen. Groß und wirklich die Verwandlung. Geld. Das Gespenstische, das sich alle damit abfinden, obschon es ein Spuk ist, unwirklicher als alles, was wir dafür opfern. Dabei spürt fast jeder, dass das Ganze, was wir aus unseren Tagen machen, eine ungeheuerliche Schildbürgerei ist. 2/3 aller Arbeiten, die wir während eines menschlichen Daseins verrichten, sind überflüssig und also lächerlich, insofern sie auch noch mit ernster Miene vollbracht werden. Es ist Arbeit, die sich um sich selber dreht. Man kann das auch Verwaltung nennen, wenn man es sachlich nimmt, oder Arbeit als Tugend, wenn man es moralisch nimmt. Tugend als Ersatz für die Freude. Der andere Ersatz, da die Tugend selten ausreicht, ist das Vergnügen, das ebenfalls eine Industrie ist, ebenfalls in den Kreislauf gehört. Das Ganze mit dem Zweck, der Lebensangst beizukommen durch pausenlose Beschäftigung. Und das einzig Natürliche an diesem babylonischen Unterfangen, das wir Zivilisation nennen, dass es sich immer wieder rächt. Der Graf von Öderland. Hütte eines Holzfällers. Am Herd steht ein Kind, ein junges Mädchen, und eine Mutter stellt die Teller auf den Tisch. Die Suppe ist fertig. Wenn Vater nicht kommt, nachher ist alles wieder kalt. Und dann schimpft er wieder. Immer das Gleiche. Vater? Er hat es schon lange gehört. Schöpf nur. Das Kind schöpft und nach einer Weile hört man den Vater, wie er die Schuhe an der Schwelle abschlägt. Dann steht er in der offenen Türe, schlägt sich den letzten Schnee von den Schultern und nachdem er die Türe geschlossen hat, stellt er die Axt an die Wand. Komm, Jesus Christ, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Der Vater löffelt. Amen. Sie essen wortlos. Was ist das für ein Kerl, der draußen herumstreicht? Wo? Was das für ein Kerl ist, frage ich. Immer schaust du mich an. Wie soll ich es wissen? Mir streicht er nicht nach. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich habe seit Wochen keinen Menschen gesehen. Gestern schon, als ich die Knüppel machte. Stundenlang steht er droben im Wald, die Hände in den Manteltaschen, schaut mir zu, stundenlang, während es schneit. Und was will er denn? Das möchte ich auch wissen. Einmal wird er mich schon fragen, dachte ich. Ich habe Zeit. Wie sieht er denn aus? Mit einer Ledermappe. Ein Herr? Jetzt steht er draußen bei der Säge. Die Mutter tritt ans Fenster. Aber es dämmert schon und offenbar sieht sie nichts. Es schneit. Man hört den Vater, der die Suppe schmatzt. Das Mädchen löffelt nicht weiter, sondern schaut über den Teller hinweg ins Leere. So ist unser Leben. Abend für Abend. Es tickt unsere Uhr. Und ich weiß nicht, wer spricht. Hier aus der Runde, mir aus dem Munde. Ich höre es nur. Was glotzest du wieder? Sie hören mich nicht. Es schreit meine Seele umsonst. Sie glauben es nicht, bis es geschieht, bis jedermann sieht. Sie denkt wieder an ihren Grafen, Tag ein und Tag aus. So ist unser Leben. Eines Morgens aber, wenn ich die Knüppel bringe. Wie immer und immer. Wenn alles von vorne beginnt. Da steht er im Zimmer. Plötzlich. Der Graf von Öderland. Da steht er. Und hat eine Axt in der Hand. Und wenn mein Vater mich schimpft, wie immer und immer, dann spaltet er ihn wie ein Scheit. Wir gehen hinaus in die Welt, und jedermann fällt, der uns die Wege verstellt. Graf Öderland kommt mit der Axt in der Hand. In der Türe, die sich unterdessen langsam öffnete, ist ein fremder Mensch erschienen, ein Herr in Mantel und Hut, auch hat er wirklich eine Ledermappe. Er steht lange, bis man ihn in dem Dämmerlicht bemerkt. Wollen Sie zu uns? Wenn ich störe, sagen Sie es. Wen suchen Sie? Wir sind gerade beim Essen. Wenn Sie einen Teller Suppe haben wollen? Gerne, ja, sehr gerne. Bring einen Teller. Das Kind geht hinaus und man weist dem Fremden eine kleine Bank, wo er sich setzen kann. Er tut es. Seinen Hut legt er weg, aber die lederne Mappe behält er auf den Knien, als wären wichtige Akten darin, die man um nichts in der Welt verlieren darf. Der Vater löffelt eine ganze Weile. Sie sind schon lange in der Gegend? Ich habe Sie gesehen, ja. Droben im Holz, wo Sie die Föhren fällen. Eine einsame Gegend ist das. Ja, da hat sich schon mancher verirrt, besonders im Winter. Ich glaub's. Da können Sie noch ordentlich gehen, wenn Sie ins Dorf wollen. Aber jetzt, wo es gepfadet ist, ich meine, Sie verstehen mich recht, wir schicken Sie nicht fort. Ich weiß ja nicht, ob Sie wirklich ins Dorf wollen, aber zu uns selber, wissen Sie, zu uns ist noch keiner gekommen. Nein? Was soll er hier? Da gibt es nichts zu holen, meint meine Frau. Es ist keine Schande, wenn man arm ist. Einmal ist einer gekommen. Das ist eine alte Geschichte und die Mutter will nicht, dass der Vater davon erzählt. Überhaupt ärgert sie die Art, wie der Vater sich gegenüber dem Fremden benimmt, und sie macht sich selber umso höflicher. Es tut mir leid, dass es so lange geht mit dem Teller. Ich bin froh, dass ich an der Wärme bin. Der andere Teller, müssen Sie wissen, wir brauchen nie einen vierten Teller, und drum haben wir ihn manchmal bei den Hühnern. Da muss das Kind ihn erst waschen, aber er wird gleich kommen. Einmal ist einer gekommen. Das war vor 19 Jahren, als ich im Krieg war. Der hat meinen Vater erschlagen und meine Mutter dazu. Ein Wahnsinniger. Keinen Groschen hat er genommen. Mit einer Axt, wissen Sie? Mein Vater war Holzfäller. Die Säge kam später hinzu. Warum erzählst du das wieder? Es geschieht dir nicht viel. Sonst... Fürchten Sie nicht, dass ich ein Mörder sei? Ich fürchte mich nie. Ich wollte, ich dürfte das Gleiche sagen. In diesem Augenblick kommt endlich das Kind, das den gewaschenen Teller bringt. Die Mutter nimmt ihn, wischt ihn nochmals mit dem Ärmel und füllt ihn mit Suppe, fragt ihn, ob er auch Dickes wolle. Es wären zwar nur Kartoffeln. Es ist mir nicht recht, dass ich einfach komme, aber ich habe wirklich Hunger. Dann essen Sie. Ja, es ist nicht meine Art, sonst... Eine Weile ist es, als besinne er sich darauf, was eigentlich seine Art gewesen sei sonst. Er löffelt die Suppe, bevor er sich auf das Gesuchte erinnert. Und das Kind schneidet ihm Brot, das er mit Dank entgegennimmt. Ich bin froh, dass Sie endlich gekommen sind. Er schaut sie an. Erschrecken Sie nicht. Sie sind der Einzige in dieser Küche, der hören kann, was ich denke. Sagen Sie kein Wort zu mir. Ich bin froh, dass Sie endlich gekommen sind. Bevor ich alt bin. Sagen Sie kein Wort zu mir. Aber morgen, wenn alles wieder von vorne beginnt, nehmen Sie mich fort von hier. Zweite Szene. In einem Kerker, und es ist am selben Tag, steht der Mörder, der auf die letzte Verhandlung des Gerichtes wartet. Auf seiner Pritsche sitzt der Anwalt, Dr. Hahn, während er selber durch das kleine Gitterfenster schaut, die Hände auf dem Rücken. Lebenslänglich. Wenn Sie keine Antwort geben auf meine Fragen, wie soll ich Ihnen helfen? Ich frage nicht als Oberrichter, vergessen Sie das nicht. Ich bin Ihr Anwalt. Ich tue, was ich kann.

Das blöde Gefühl wurde ich nicht los. Eigentlich nie. Das Kind bläst ins Feuer. Erzählen Sie weiter. Sie hockt vor dem Herd, bis es wieder lodert. Dann wirft sie neue Knüppel hinein. Und ihr Haar hat einen Rand von roter Glut. Ich hatte so Angst, als ich gestern den Holzfäller erblickte. Nicht wegen der Axt, wissen Sie. Eigentlich vor jedem Menschen, der mir begegnen würde. Am wenigsten vor Ihnen. Mein Vater ist nicht so bös, wie er redet. Sie sind ein Mensch, der nicht fragt. Das ist so wunderbar. Denken Sie nicht, ich sei verliebt in Sie, weil Sie sehr jung sind, Inge, und sehr schön. Das bin ich nicht. Und wie Sie es sind. Ich habe eigentlich nicht schlafen wollen, damit ich Sie nicht vergesse. Wissen Sie, es ist grässlich, wenn man alles vergisst. Ich habe einen Beruf, aber plötzlich stehe ich am Waldrand, meine Ledermappe in der Hand, und es ist eine Gegend, die ich noch nie erblickt habe. Nicht einmal auf Bildern. Und man zittert vor jedem Menschen, weil ich nicht weiß, wie ich heiße. Verstehen Sie das? Ein Wald voll Schnee, nichts weiter, Stämme und nichts als Stämme. Dazu die hallenden Schläge einer Axt. Und zu denken, dass es ein weiteres Erwachen nicht gibt. Nie wieder. Nie wieder. Sie blickt auf seinen Hinterkopf. Ich weiß nicht, was Ihnen fehlt. Später, indem er eine Zigarette in den Mund steckt, unwillkürlich, wie man das macht, wendet er sich mit einem plötzlichen Lächeln. Der Teller aus dem Hühnerhof? Wie meinen Sie das? Sehen Sie, ich bin froh um alles, was mir wieder einfällt. Dann raucht er. Und Inge blickt wie ein Kind, das selber noch nie geraucht hat. Blickt mit glücklicher Verwunderung auf seine Gebärden, die einen Herrn verraten, einen Herrn von Welt. Die weiße Zigarette, scheint es, gibt ihm eine gewisse Zuversicht zurück, eine selbstverständlich überlegene Art. Er lächelt über ihre strahlende Verwunderung, womit sie an ihn hinaufblickt, jung und ernst. Inge, heißest du? Ja. Woher kennen wir uns eigentlich? Alle Menschen kennen einander. Meinst du? Wenn sie sich selber kennen. Vielleicht, ja. Dann schlägt er die erste Asche ab, wozu er, als gäbe es einen Teppich auf dem Boden, ein wenig gegen den Herd geht, sodass das Mädchen für einen kurzen Augenblick allein steht und ihm nachschaut. Im Ernst, oft kommt es einem wirklich vor, wie soll ich sagen, im Grunde sind es 3 oder 5 Menschen, denen wir ein Leben lang begegnen, immer die gleichen. Und wenn man um die Erde liefe, da ist immer ein Mädchen, ein Gesicht wie das deine, jung, ernst, schüchtern und verwegen zugleich, wartend, gläubig, fordernd. Und da ist immer ein Gendarm, der wissen muss, wie man heißt, wohin man geht. Und immer, wenn man gehen will und nichts als gehen, gibt es Stäbe. Was gibt es? Stäbe und Schranken, Zöllner, Gitter, Stäbe. Wie die Stämme im Wald, die man fällen möchte, wenn man eine Axt hätte. Er lacht plötzlich, wirft die Zigarette, bevor sie zu Ende geraucht ist, auf den Boden der Küche, dreht seinen Fuß auf dem Stummelchen herum, nachdem es lange schon erloschen ist, und abermals wechselt sein Ton, so dass Inge nicht weiß, ob er sie zum Besten hält, wie ein Onkel, der mit einem Kind plaudert, oder ob er selber glaubt, was er erzählt. Einmal war ich Kapitän auf einem Schiff. Es hatte 3 Maste. Der Bug hatte einen Schnabel, den ich heute noch zeichnen könnte. Und wir fuhren nach allen Küsten dieser Erde, kreuz und quer. Wir lebten von Fischen und Früchten, die wir an den Küsten holten. Wir lebten von der Jagd, und wenn wir das Nötige hatten, segelten wir weiter. Ja. Und dann? Und dann? Dann, plötzlich, war es ein Spielzeug, so groß.

Jeden Abend wartete sie vor dem Ausgang unserer Bank. Das ging fast ein Jahr. Dann hatte sie genug von mir, denn sie war sehr viel jünger und hatte einen anderen, so dass ich eifersüchtig wurde und hässlich, und das ist eigentlich das Einzige, was ich bereue. Ihren Namen werde ich niemals sagen. Sonst bringt man sie vor das Gericht, wo sie mich ansehen muss, und wenn ich dann in Reue zusammensacke, missverstehen sie es. Auch ein Hauswart ist ein Mensch. Wer zweifelte daran? Aber wie viel wert ist der Mensch? Zeitweise im Gericht, wenn ich die vielen Leute sehe, vor allem die 13 Geschworenen, die ihren Laden und ihre Werkstatt verlassen haben, damit Recht geschieht, empfinde ich es wie einen Trost, dass ihnen der Mensch so viel wert ist, wenn er erschlagen ist. Es war nicht zu erwarten, solange er die Türe bediente. Es war nicht zu sehen. Er horcht. Dann springt er auf, und zwar so, dass der eine Fuß auf dem Boden steht, der andere auf der Pritsche. Hinter ihm die graue Wand und das vergitterte Fenster, das gerade Morgensonne hat. So steht er und horcht. Man sieht die Kette von Handgelenk zu Handgelenk. Wer da? Es vergeht eine ziemliche Weile mit Schlüssellärm, mit Stimmen, die vor der Tür gedämpfter werden. Endlich öffnet sich die Türe. Es erscheint ein Herr im Mantel. Wer sind Sie? Der Herr im Mantel, der von dem Mörder keinerlei Notiz nimmt, wendet sich in die Türe zurück. Darf ich die Herren bitten? Sie treten ein, nicht ohne Umstände, indem einer dem anderen den Vortritt überlassen will. Einzelne tragen eine schwarze Melone und auch ein General ist dabei. Nach und nach sind es 12 oder 13 Personen, sodass die Zelle allerdings voll ist. Meine Herren, Sie haben den Tatort gesehen. Sie haben die Axt gesehen. Sie befinden sich nun in der Zelle des Mörders. Auch hierher haben wir Sie bemüht, damit Sie sich persönlich überzeugen können, ob die Angaben, die Sie aus der letzten Note unserer Regierung kennen, zutreffen oder nicht. Der Mörder bewohnt diese Zelle seit 8 Monaten. Außer den Stunden, da man ihn zu den Verhandlungen führte, hat er die Zelle nicht verlassen. Gesprochen haben mit ihm sein Anwalt, der Oberrichter, ferner die Wächter, die wir Ihnen ebenfalls noch vorstellen werden. Das einzige Fenster, das Sie sehen, blickt nach dem Himmel. Zeichen auf die Straße hinaus sind unmöglich, abgesehen davon, dass noch die Mauer dazwischen wäre. Auch davon können sich die Herren überzeugen. Einzelne blicken sich um. Was ich noch beifügen darf. Der Mörder weiß bisher nichts von den Vorfällen an der Grenze. Ebenso wenig von den Ereignissen der letzten Woche, welche die hohe Regierung unseres Nachbarlandes zu dem schweren Verdacht veranlasst haben. Außer dem Umstand, dass sämtliche dieser Verbrechen mit einer Axt vollbracht worden sind, sehen wir keinerlei Zusammenhänge, die auf eine verschwörerische Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Nachbarlandes schließen lassen. Der Vorwurf, der die freundliche Beziehung zwischen unseren Völkern gefährdet, wird von unserer Regierung auf das Entschiedenste zurückgewiesen. Unsere Regierung ist glücklich, dass sie ihre zahlreiche Delegation hat empfangen dürfen, insbesondere auch die Herren aus dem Ministerium des Innern, aus dem Ministerium für Volkswirtschaft, aus dem Ministerium für Landesverteidigung. Ich bitte nun die Herren, ihre allfälligen Fragen an den Häftling persönlich vorzubringen. Der Mörder steht wie zuvor, reglos. Das linke Bein auf dem Boden, das andere auf der Pritsche, so wie er aufgesprungen ist. Die Kette von Handgelenk zu Handgelenk. Man wartet auf die Fragen. Es sind durchaus keine komischen Figuren, im Gegenteil. Komisch ist höchstens, wo sie das Übel suchen. Siebente Szene. Es könnte in der Bretagne sein, vielleicht auch im Süden. Durch eine Türe, die offen steht, sieht man das Meer. Und das Schiff, das vor Anker liegt, ist das bekannte Wikingerschiff. Im Übrigen ist es eine Hotelhalle, wie sie eben sind. Vor einem Brett, wo die Schlüssel hangen, und vor einem Gestell, wo die Briefe warten, steht ein Concierge, der ein schwarzes Buch aufgeschlagen hat, und vor dem Buch steht ein Gendarm, der die Nase rümpft. Graf von Oederland? Mit Gräfin, ja. Seit 3 Wochen? Und keine Meldung, keine Papiere, nichts? Natürlich hat er Papiere. Wo? Wir sind ein Grand Hotel, sage ich noch einmal. Nicht eine Kneipe für Landstreicher. Sie wissen, dass Sie strafbar sind. Strafbar ist man immer. Herrgott noch mal, soll ich die Herrschaften denn überfallen, oder wie? Schon am ersten Abend sagte ich, der Herr Graf möge uns gelegentlich die Pässe geben. Gelegentlich? Kaum sind die Leute da, kaum haben sie verschnauft. In 3 Wochen, kaum verschnauft. Das muss eine anstrengende Reise gewesen sein, gewissermaßen ein Galopp. Der Gendarm, als der andere nicht lacht über seinen entgegenkommenden Spaß, nicht einmal lächelt, kann nicht anders, als dass er sich ganz auf den amtlichen Ton zurückzieht, und zwar endgültig. Wenn die Papiere bis morgen nicht in unserer Hand sind, spätestens bis morgen um diese Zeit. Aber natürlich. Ich werde die Herrschaften bitten, sobald sie vom Golf zurückkommen. Das ist ja klar. Aber ich kann doch nicht mit dem Buch auf die Golfwiese gehen. Ganz abgesehen davon... Der Gendarm trocknet den Schweiß aus seiner Mütze. Ein vorbildliches Hotel. Das möchte ich auch einmal erleben, wahrhaftig. Da kann einer kommen und sagen, ich heiße Graf von sowieso und alles ist gut. 3 Wochen sitzt er in den besten Zimmern, die man hat. Man bringt ihm das Frühstück ans Bett. Kein Papier und nichts. Keine Unterschrift. Und jedermann glaubt ihm, dass er kein Landstreicher ist. Landstreicher spielen nicht Golf. Das möchte ich auch einmal erleben. Offen gestanden, eine Zeit lang haben wir uns selber Sorge gemacht. So in der 2. Woche, muss ich sagen. Wegen der Papiere? Wegen der Rechnung. Der Gendarm setzt die Mütze wieder auf. Die hat er auch nicht bezahlt? Wenn einer sich eine Yacht kaufen kann, wissen Sie, man hört so allerlei, wenn man den ganzen Tag in die Saale stehen muss. Und überhaupt, seit er Golf spielt, sind wir beruhigt. Sie sagen sogar, er spiele vortrefflich. Und ob einer ein wirklicher Graf ist oder nur so tut, ob einer verheiratet ist oder nur so tut, uns kümmert's, dass er zahlen kann. Uns kümmern die Papiere, nichts weiter. Ob er zahlt oder nicht. Papier. Der Gendarm grüßt mit der Hand an der Mütze, zum Gehen entschlossen, bevor die Plauderei seine amtliche Haltung zersetzt. Herrgott nochmal, wie soll einer hierher kommen, wenn er keine Papiere hätte? Heutzutage. Wie soll er über alle die Grenzen und Zonen kommen? Wie sollte ein Mensch, der keine Papiere hat, bis zu dieser Schwelle gelangen? Heutzutage. Es ist ja lächerlich. Das stimmt ja auch wieder, ja. Ich meine. Dass es lächerlich ist, das muss mir keiner sagen. Ich kenne das. Ich habe es bis da. Haben Sie die Geschichte gelesen, neulich in der Zeitung? Dass einer die Zöllner erschlagen hat, weil er keine Papiere hatte. Erschlagen? Mit der Axt. Schauderhaft, schauderhaft. Ich verstehe das. Man hört ein weibliches Gelächter. Und sie treten zurück, wie über einem verbotenen Gespräch ertappt. Es kommen Inge und der Graf, der stets seine Ledermappe bei sich hat. Beide sind in sommerliches Weiß gekleidet. Und Inge hat die Hand in seinen Arm gelegt. Der Concierge verbeugt sich. Guten Morgen, den Herrschaften. Post? Bedauere, Herr Graf, bedauere. Noch immer nichts. Die Herrschaften wegen der Yacht. Lass uns sagen, sie erwarten die Herrschaften nebenan in der Bar. Immer noch nichts. Man könnte wirklich meinen, alle Welt habe uns vergessen. Die Herrschaften wegen der Yacht. Lassen sagen, sie erwarten die Herrschaften nebenan in der Bar. Danke, danke. Der Concierge begibt sich gegen die Bartüre, beflissen, dann aber zögernd, da der Graf noch stehen bleibt. Was ich noch fragen wollte, Sie sind doch Gendarm. Allerdings. Mein Mann meint immer, er kenne Sie. Mich? Im Ernst? Aber ich erinnere mich nicht. Ich auch nicht. Waren Sie aber bei uns in Öderland? Öderland? Siehst du, er kennt es nicht einmal dem Namen nach. Sie haben eine sehr große Ähnlichkeit mit einem sehr ähnlichen Menschen, der einmal lange Zeit bei mir gedient hat. Auf unserem Gut, verstehen Sie. Als Bienenzüchter, glaube ich. Ich? Oder als Reitmeister vielleicht? Reitmeister? Das käme mir nicht ungelegen, muss ich sagen. Reitmeister oder so. Sie sind nicht gerne Gendarm. Offen gestanden, Herr Graf. Offen gestanden. Ich verstehe das. Unterdessen hat der Concierge, damit die Herrschaft sich nicht länger mit dem Gendarmen aufhalten muss, die Schiebetüre geöffnet, die zur Bar führt. Man hört Musik, die aus einem Radio kommt, eine leise, verschwommene Musik. Und die Herrschaften wegen der Yacht, die in der Bar warten, sitzen in gediegenen Polstersesseln. Sie rauchen eine Zigarette, sie trinken einen Cognac.

Zum 100. Geburtstag des Autors hörten Sie Der Graf von Öderland. Dramatische Skizze aus dem Tagebuch 1946 bis 1949 von Max Frisch. Musik Alfred Zimmerlin. Es sprachen Erzähler Hans-Peter Müller-Drossart, Inge Katja Reinke, Oberrichter Graf von Öderland, Felix von Manteuffel, Mörder Peter Brombacher, Hahn Vincent Leitersdorf, Gendarm Jürgen Schießler, Hellseher Michael Maaßen, Concierge Jodok Seidel und viele andere. Akkordeon Mario Borecka. Technik Jack Jakob, Radiofassung und Regie Stefan Heilmann. Eine Produktion von Schweizer Radio Dieres 2003.